gar keiner sagt was. Augen auf Display, Hirn im Schlafsack. Abitur per Mem, Doktor über Clips. Alles Experte, doch keiner checkt nix. Freitag Demo, Samstag Sale. Selfie vom Plakat, Hauptsache es zählt. Hashtag wach, aber Augen halb zu. Philosophie aus dem Sprüche-Tattoo. Alles wird immer dümmer, doch der Vibe wird immer chilliger. Oh ja, keiner liest mehr. Alle fühlen nur und sagen, Bruder, das reicht doch pur. Alles wird immer dümmer, doch der Beat wird immer satter. Oh ja, keiner denkt nach. Alle teilen nur, solange es blinkt, ist es Kultur. Erklär Politik, sie sagen zu lang. Aber 3 Stunden Stream gehen entspannt. Wissen ist giftig, sagt ein Real. Trau niemandem, aber glaubt jedes Spiel. Bio ist böse, falls jemand sagt. Doch Wundertee heilt jede Krankheit. Hab's im Netz gesehen, also Fakt. 10 Sekunden Clip, fertig gedacht. Alles wird immer dümmer, doch der Vibe wird immer chilliger. Hauptsache laut, Hauptsache Trend. Merk dir nix, die App kennt dich besser als dein bester Freund. Hauptsache kurz, Hauptsache schnell. Wenn's kompliziert wird, wischt man einfach weg. Alles wird immer dümmer.